Zum 52. Jahrestag der Arbeitsaufnahme des Genossen Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas richteten die fortschrittlichen Persönlichkeiten der Welt Glückwunschtelegramme und Briefe an Marschall Kim Jong-un. Unter ihnen waren der Landesleiter der Arbeiterpartei Mexikos, der Generalsekretär des Zentralvorstandes der Sozialistischen Volkspartei Mexikos, der Ehrenvorsitzende des Bundes der Kommunisten Bulgariens, der stellvertretende Generalsekretär der Islamischen Vereinigungspartei Irans und der stellvertretende Vorsitzende der Partei der Freien Sozialisten Ägyptens. Sie betonten darin, Genosse Kim Jong-il habe unter dem Banner der Zuz-Ideologie und Sungun-Idee die Partei der Arbeit Koreas zum Sieg geführt und sich unvergängliche Verdienste um die Epoche und Revolution erworben. Sie wünschten dann Genossen Kim Jong-un, der die koreanische revolutionäre Sache siegreich führt, vom ganzen Herzen viel Erfolg in seiner wertvollen Arbeit.